الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم، نبينا محمد أمير المجاهدين وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Wir machen weiter mit unserer Vortragsreihe Kitab al-Hisba und sind beim dritten Unterricht angekommen. Und in dieser Frage, also in diesem Vortrag, beschäftigen wir uns mit der Frage, ist also GGSW, bedeutet das Gute gebieten und Schlechte verbieten, ist es eine Fahrt, die eines, das heißt eine individuelle Pflicht, oder ist es eine Fahrt, die Fahrt al-Kifaya ist, also eine Kollektivpflicht? Und die erste Frage natürlich, mit der wir uns dann beschäftigen müssen, um dieses Thema zu verstehen, ist, was bedeutet überhaupt Fard? Also was bedeutet Fard überhaupt in der Scharia? Fard bedeutet ein göttlicher Befehl, also von Allah, ja, an die Mukallaf zum Tun. So, also ein göttlicher Befehl, ja, ein Befehl von Allah an die Mukallafin. Also was wir beim vorherigen Vers besprochen haben, was bedeutet Mukallaf? Jemand, der für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wird. Das heißt, die Kinder werden hier ausgeschlossen, die, was ihr Verstand verloren haben, also keinen Verstand haben, die Geisteskranken und so weiter. Und das ist die Definition von Fard Ain und Fardul Kifaya. Beides ist dies die Definition. So, und weil viele ein falsches Verständnis darüber haben, was Fardul Kifaya bedeutet, erwähnen wir ein paar Punkte, was Fardul Kifaya nicht bedeutet. So, was Fardul Kifaya nicht bedeutet: wir müssen es nicht tun, wir können es unterlassen, es ist nicht verpflichtend, es ist nicht sündhaft, wenn ich es verlasse, es ist nur empfohlen, es ist nur erlaubt, es ist jemand anderes sein Job, seine Arbeit, oder ich werde dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. So. Was bedeutet jetzt Fardul Kifaya und Fardul Ain? Das schreiben wir separat oder schreiben wir beides auf, inshallah. Also, was Fardul Kifaya bedeutet? Ja. So, das ist die Definition von Fardul Kifaya. Das heißt, eine Pflicht für jeden Mukallaf, wenn aber eine Gruppe die Sache oder die Tat erledigt, dann ist es für jeden erfüllt. Aber ein Fardul Kifaya ist anfangs Fardul Ain, bis diese Tat erledigt wurde und dann ist es von allen aufgehoben, diese Pflicht. Beispiel dafür ist Cenaze-Gebet, das Totengebet. Weil wenn der Tote einmal in die Kefen eingewickelt wurde, in die Leichentücher und vergraben wurde, dann kannst du diesen Toten nicht noch einmal vergraben. Also, das war die Definition von Fardul Kifaya. Wie ich das Beispiel gegeben habe von Janaza-Gebet, dass wenn ein Teil der Muslime dieses erledigt hat, dann entfällt es der Rest der Muslime. Aber wenn keiner der Muslime diese Pflicht erfüllt, dann sind alle Muslime sündig in dieser Tat. So, jetzt kommen wir zur Definition von Fardul Ain. Das ist ganz einfach. Individuelle Pflicht, wie zum Beispiel das fünfmal tägliche Gebet. Und das ist eine Pflicht, die jeder Muslim erfüllen muss. Und das ist eine Pflicht, die, wenn ein Teil der Muslime erfüllt hat, der andere Teil der Muslime trotzdem erfüllen muss. Zum Beispiel das fünfmal tägliche Gebet oder das Fasten im Ramadan. So, jetzt haben wir die Definition von Fard gelernt und die Definition von Fardul Ain und Fardul Kifaya. Und Imam Schäfer, zum Beispiel, nahm keine Zeugenaussage an, wenn jemand unterschied bei den beiden und sagte, ich muss das nicht tun, weil es nur Kifaya ist. Musnad Imam Ahmed von Salama überliefert über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, dass dieser sagte, wenn der Ungehorsam, yani die Sünde, sich verbreitet unter meiner Umma, wird Allah sie alle mit einer Strafe von ihnen strafen. Ich sagte ihm, o Gesandter Allahs, gibt es keine unter ihnen, die gut waren? Er sagte, doch. Sie sagte, was wird aus ihnen? Er sagte, sie werden bestraft wie die anderen. Oder treffen wird sie das treffen, was die anderen trafen. Danach werden sich Allah zuwenden, seine Vergebung und Gnade erbittet. Auch als Beispiel von Salih alaihissalam, sein Volk. Salih alaihissalam, sein Volk, ihre Eier war ein Kamel. Ein Kamel. Danach nur neun Leute, wie Allah im Koran sagt, neun Leute haben geplant, dieses Kamel zu töten. Nicht das ganze Volk, nur neun. Haben es geplant, das Kamel zu töten. Danach, als sie vor dem Kamel standen, hat nur einer den ersten Schritt gemacht und die Vorderbeine durchgeschnitten. Und dann sind der Rest draufgegangen und getötet. So, Allah hat aber das ganze Thamud vernichtet. Warum? Weil sie wussten von dieser Tat Bescheid und keiner hat es verhindert. Da wurden alle vernichtet für die Sünde, die die begangen haben. Warum? Weil sie geschwiegen haben und die Sache nicht verhindert haben, sozusagen. So. Also, was lernen wir daraus sozusagen? Wenn der Munkar nicht entfernt wurde, bleibt es Fard Ain. Okay. Fard und Kifaya ist es allgemein, aber für bestimmte Leute ist Fard Ain. Also das Dauer machen. Weil das Dauer machen hat auch Bedingungen. Wir kommen noch zu den Bedingungen in einem anderen Destin, die Bedingungen von Dauer machen. Zum Beispiel, dass man Wissen hat und so weiter. Und zum Beispiel, du sagst, das ist und das ist haram. Du fragst dich, wo ist Bereich, und du weißt kein Bereich. Und du sagst einfach vom Kopf, dass es haram ist. Nein, das geht so nicht. So. Und was ist ein größerer Munkar als der Schirk? Zum Beispiel, wenn du im Land von Muschrikin lebst und du hast den Tawhid, und du hast den Tawhid ja mehr verstanden, gelernt sozusagen, weil du musst ihn ja auch verstanden haben und so weiter, um ihn zu leben. Und du bist in einem Dorf voller Muschrikin. Was machst du? Du predigst über Tawhid. Du verbietest dieses Übel. Hört auf, die Gräber anzubeten. Hört auf, dies zu machen und jenes zu machen. Taib. Jetzt beschäftigen wir uns mit der Frage, darum, ist es Fardain oder Fardu Kifaya? Und was ist der Beweis für die Aussage? So. Sura 3, Vers 104. تكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر und so weiter. Und es soll euch aus einer Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft, das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ Jene sind es, denen es wohl ergeht. Also das ist der Beweis dafür, dass es Aslan, ja grundsätzlich, ist diese Tat Fardul Kifaya, diese Ayah. Und im Tafsir Imam Qurtubi, er sagt dazu, das ist ein Beweis, dass gute Gebiete und schlechte Verbiete Fardul Kifaya ist, sagt Imam Qurtubi über diese Ayah. Und er sagte dann, aber er macht es zu einer individuellen Pflicht. Surah 22. Vers 41. Allah sagt, ihnen, die, wenn wir ihnen eine feste Stellung auf der Erde verleihen, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, das rechte Gebiet und das verwerfliche verbieten, Allah gehört das Ende der Angelegenheiten. Also diejenigen, die die Autorität haben, das Gebet implementieren. Was bedeutet das? Die Scharia implementieren. Zum Beispiel ein Khalifa, für ihn ist Fardain zum Beispiel, dass er es verbietet. Also die Grabanbetung, er muss sie zerstören. Also ich zum Beispiel Statuen, also Gräber muss er ebnen auf eine Fausthöhe. Er sieht Statuen, er muss sie zerstören. Das ist für ihn Fardain, diese Dauer, für den Khalifa, für jemand mit Autorität sozusagen. Taib. Imam Tabari, Rahmullah, sagt zu dieser Ayah über Gemeinschaft, über Jama'a, yani, in seinem Tafsir, zum Guten aufrufen, yani zum Islam aufrufen, zur Scharia Allahs. So. Also, da gibt es noch ein Munker der Gesellschaft. Dieser muss ja nicht kollektiv verboten werden. Das schreibe ich mal auf. Zum Beispiel ein Khalifa muss Umara einsetzen, Kodat, Polizisten und so weiter, um diese Dauer durchzuführen sozusagen. Munkar der Gesellschaft. Zugleich muss Kollektiv verboten werden. Und ein Individuum speziell bei denen zum Beispiel der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Ad-Din und Nasiha, die Religion ist Ratschlag. Okay? So. Also allgemein, man muss halt auch gucken, wie der Munkar ist. Wenn der Munkar in der Gesellschaft ist, dann kann das nur jemand verbieten, der Autorität besitzt. Zum Beispiel, die Gesetze erlassen dir, erlaubt dir Alkohol. Jetzt kannst du zum Beispiel in den Laden gehen und Alkohol kaputt machen, zum Beispiel. Was machen die? Die bestellen einfach neues, eine Flasche neu und so weiter. Also der Munkar geht immer weiter und weiter. Aber wenn du zum Beispiel ein Herrscher bist in diesem Land, dann verbietet er gesetzlich das Alkohol und dieses Munkar ist entfernt. Also ein Munkar in der Gesellschaft wird so verboten. Das heißt, um dieses Munkar zu verbieten, musst du dieses Gesetz ändern. Beispielsweise. Aber wenn ein Munkar bei einer Einzelperson liegt, dann redest du speziell alleine mit ihm und dann gibst du ihm diese Nasiha. Adina Nasiha. Okay? Zum Beispiel auch in Surah 20, Vers 24 bis 32. Wo Allah sagt, geh zu Pharaon, denn gewiss er überschreitet das Maß an Frevel. Er sagte, mein Herr, weite mir meine Brust und mache mir meine Angelegenheit leicht und löse den Knoten in meiner Zunge, so dass sie meine Worte verstehen und bestelle mir von meinen Angehörigen einen, der die Last mitträgt, Harun, meinen Bruder, festige durch ihn meine Stärke und lasse ihn an meiner Angelegenheit teilnehmen. Die Bedeutung jetzt gelernt. Von Fard Ayn, von Fard al-Kifaya. Und wir haben gesehen, dass es Dauer machen allgemein Fard al-Kifaya ist und für bestimmte Muslime dann Fard al-Ayn ist. Und es bleibt für die Muslime dann auch Fard al-Ayn für die Allgemeinheit der Muslime, bis der Bedarf der Dauer gedeckt wurde. Danach entfällt es von den Muslimen allesamt. Okay? Das heißt, so viele Leute müssen sich dann Wissen aneignen und das und das und das, bis dieser Fard al-Kifaya erfüllt wurde. Okay? Und Allah weiß am besten. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu alayk.